Hier ist Peters Inforadio. Im Rahmen des Landtagswahlkampfes in Rheinland-Pfalz hat nun auch der Kreisverband Koblenz seine Hauptveranstaltung abgehalten. Gäste waren der NPD-Parteivorsitzende Udo Vogt und der bekannte Nationalist Steiner Wulff. Peters Inforadio hat mit beiden gesprochen. Hier ist das Interview mit Steiner Wulff. Herr Thomas Wulff, genannt Steiner, mal eine Frage zum Anfang. Wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Spitznamen gekommen? Mein Spitzname ist damals entstanden zu Beginn meiner politischen Kampfzeit. Das war 1976. Dort traf ich mich also mit einigen ganz jungen Kameraden, die wir damals waren. Und wir saßen zusammen und überlegten, dass die Repressionen durch die Verfolgungsbehörden, die ja schon damals nicht unbekannt waren, vielleicht dadurch etwas umgangen werden können, wenn jeder von uns sich einen Spitznamen gibt, mit dem wir uns öffentlich ansprechen, ohne dass wir unseren Klarnamen verwenden müssen. Ich überlegte also in unserer Runde, welchen Spitznamen ich mir geben würde. Und mein Name war damals der des großen SS-Generals der Waffen-SS Felix Steiner. Und das war einer meiner soldatischen Vorbilder, der die europäische Armee schuf im Kampf gegen den Bolschewismus. Und somit gab ich mir also den Spitznamen Steiner, der dann also viele Jahre der einzige Name war, unter dem ich bundesweit bekannt war, von Nord bis Süd. Es gab sehr, sehr viele Menschen innerhalb Deutschlands, die zwar mit mir auf der Straße standen, aber nie meinen wirklichen Namen wussten. Bis es dann vor ungefähr 10, 15 Jahren dazu kam, dass also mein Name zunehmend, also mein Klarname Thomas Wulff zunehmend in die Politik kam. Und heute, wo ich in der Partei tätig bin, in der NPD, da wird natürlich in erster Linie mein Familienname Thomas Wulff verwendet. Trotzdem bestehe ich schon darauf, dass mir mein Kampfname Steiner auch bleibt für die kommenden Jahre. Herr Steiner, einerseits sagen Sie, dass diese Namen dazu dienten, die Identität gegenüber den Aufpassern, nenne ich sie mal, zu verschleiern. Andererseits tragen Sie dann diese markante Mütze, ohne die man Sie ja eigentlich kaum noch erkennt. Wie passt das zusammen? Diese Mütze kam also im Jahre 1986 dann zu mir. Ich hatte schon eine ähnliche Mütze in den Jahren von 1983 bis 86, die mir dann allerdings verloren ging. Ich habe diese Mütze zu Beginn meiner wirklichen politischen Kampfzeit dann mir angeschafft, weil ich damit immer schon einen Akzent setzen wollte, dass als Nationalist eine gewisse Affinität zur Arbeiterschaft immer auch offen getragen werden soll. Für mich war das immer das Symbol des sozialistischen Flügels, der Arbeiterschaft, die also der Nationalismus auch vertreten muss. Und ich habe natürlich mir auch einen Spaß daraus gemacht, mit meiner Mütze dem ein oder anderen linken Gegner durchaus zu symbolisieren, schon von Weitem, dass hier Menschen auf der Straße stehen, die also nicht nur im Nationalismus verankert sind, sondern durchaus auch im Sozialismus, in der Arbeiterschaft. Und ich habe das auch gesehen als eine kleine historische Brücke hin zu jenen Jungarbeitern der 20er, 30er Jahre, die die Fahne der Nation aufgerissen haben, um dann eben endlich die Veränderung in Deutschland herbeizuführen. 1986 habe ich diese Mütze dann von Kameraden in Berlin beschenkt bekommen. Wir waren dort im Einsatz für Rudolf Hess. Und am Ende dieses Einsatzes schenken mir die Kameraden diese Mütze, die ich heute noch trage. Somit also jetzt genau 20 Jahre auf meinem Kopfe. Es geht das Gerücht um, Sie hätten die Münze im Kampf einem Linken abgenommen. Das stimmt dann also nicht. Das ist dann nur ein Gerücht. Ich habe sie dem Linken nicht abgenommen, sondern meine Kameraden haben den Linken abgenommen. Ah ja. Sie haben gerade Ihre Affinität zum Sozialismus betont. Wie passt das denn zusammen? Ja, also ich bin natürlich ein Mensch, der als Nationalist nicht verkennt, dass wir die soziale Frage im Sinne unserer Menschen natürlich anpacken müssen. Der Nationalismus bedeutet für mich natürlich, dass wir unseren Menschen eine Lebensgrundlage schaffen müssen, in der sie also ein Fortkommen für sich selber, für ihre Familie sehen. Wir müssen dazu eben auch erkennen, dass der Sozialismus die ordnungspolitische Variante in der Wirtschaft ist, die dazu geeignet ist, den Menschen also die Lebensgrundlagen zu sichern, damit also nicht raumfremde Mächte die Wirtschaft in diesem Lande in die Hand bekommen, um eventuell dann gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung damit zu handeln, so wie wir es heute bei den Globalisten ja erleben. Herr Steiner, noch eine Frage. Sie befinden sich im Moment im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz. Wie läuft es denn bei Ihnen so? Also ich bin jetzt aus Norddeutschland von der Partei aus nach Rheinland-Pfalz geschickt worden in den Wahlkampf. Ich habe zuvor in Baden-Württemberg noch an der Unterschriftensammlung zum Jahresbeginn teilgenommen. Dort, wo die Partei mich hinschickt, da ist also mein Einsatzgebiet. Ich habe sehr gute Erfahrungen im Westerwald mit den Kameraden dort gemacht. Eine ganz hervorragende Truppe um den Kameraden Stäub, die dort im Einsatz ist. Im Westerwald sind wir mit Elan im Wahlkampf. Wir haben sehr viele Plakate gehängt. Wir sind jetzt gerade dabei, noch mit Lautsprecherfahrten ein letztes Mal durch die Gemeinden zu fahren. Wir haben viele sehr positive Meldungen aus dem Volk bekommen. Wir haben Signale bekommen, wir haben Gespräche geführt. Wir sind unterstützt worden aus der Bevölkerung von Menschen, die wahrscheinlich vorher noch nie was mit Nationalisten zu tun hatten. Und ich muss sagen, vom Gefühl her, gerade auch im Westerwald, habe ich ein sehr gutes Gefühl. Es gibt ein großes Umfeld dort junger Menschen, die uns also teilweise sogar im Wahlkampf unterstützt haben. Und ich bin da guter Dinge, dass also im Westerwald und überhaupt in Rheinland-Pfalz auch nach diesem Wahlkampf der politische Kampf noch mit viel größerem Elan fortgeführt wird. Stichwort Lautsprecherwagen. Wir haben da gerade eben auf dem Parkplatz schon dieses etwas auffällige Gefährt bewundert. Ich habe eben gehört von jemandem, der sagte, damit könnte man auch am Rosenmontagszug teilnehmen. Sie haben da zwei Fahnen draußen am Fahrzeug befestigt und rundherum Plakate von der NPD aufgeklebt. Damit erregen Sie ja eine ganze Menge Aufsehen. Wie sind denn da so die Reaktionen in der Bevölkerung, wenn Sie so durch die Orte fahren? Ja, also es ist so, dass wir natürlich im Wahlkampf alle Möglichkeiten ausschöpfen müssen, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Uns werden die Medien nun vorenthalten und wir haben keine Möglichkeiten im Fernsehen oder im Radio so zu erscheinen, wie wir es gerne möchten. Na, das stimmt aber nicht. Sie sind hier gerade im Moment live bei Peters Inforadio. Hervorragend. Ich freue mich auch darüber, dass es hier rühmliche Ausnahmen in Rheinland-Pfalz gibt, in denen man also auch einmal zu den Menschen sprechen kann. Aber wir müssen uns ansonsten alle Mittel nehmen, die wir irgendwie kriegen können. Und dazu gehört natürlich der optische Anreiz. Dieser VW-Bus ist natürlich voll ausgestattet mit Plakaten an den Seiten und Fahnen, damit die Menschen schon von Weitem und im Vorbeifahren sehen, wer ist denn da derjenige welcher. Und wir können also sagen, dass die Zustimmung von Dauerhupen über Daumen hoch bis hin zu Imbissbudenbesitzern, die uns also während einer Einsatzpause einen ausgeben und uns einladen zu Currywurst mit Pommes, also eine ganz hervorragende Reaktion ist auf unser Fahrzeug. Und viele Jugendliche, die also unsere Lautsprecheranlage gehört haben mit der Schulhof-CD, die wir vor den Berufsschulen abgespielt haben, die wussten also dann auch sofort, wo sie hinkommen mussten, um sich ihre CD bei uns abzuholen. Noch eine letzte Frage. Wie sehen denn Ihre Pläne für die Zukunft aus? Was werden Sie in nächster Zeit unternehmen? Der Wahlkampf ist ja nun hier bald vorbei. Ja, natürlich liegt es mir sehr am Herzen, was ich seit 2 Jahren schon tue, nämlich den Aufbau einer Bewegung voranzutreiben. Dazu gehört natürlich zum einen die Arbeit in der Partei, aber auch die Arbeit außerhalb der Partei in parteiunabhängigen Strukturen. Es geht darum, weiterhin dafür zu werben, dass aus dem parlamentarischen Arm der NPD und den vielen freien und unabhängigen Kräften außerhalb der NPD sich langsam eine Bewegung formt, die sich als Ganzes begreift. Da gilt es weiterzuarbeiten. Und natürlich stehen auch schon die nächsten Wahlkämpfe wieder ins Haus. Ich hoffe, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern einen Erfolg einfahren und dort in den Landtag einziehen werden. Und natürlich haben wir auch noch den Wahlkampf in der Reichshauptstadt Berlin. Auch da können wir einige Achtungsergebnisse erwarten. Und da werde ich überall gebraucht. Und dort, wo die Partei mich hinstellt, da ist dann auch mein Platz. Herr Steiner, vielen Dank für das Gespräch. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.